Las Vegas kam ein Mann, bot mir $1000 an. Er sagt, du wärst großer Star. Doch als ich nach drüben kam, war alles gar nicht wahr. Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut. Der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. In San Remo reiche Frau machte mit mir große Schau, sagte zu mir, lieber Bill, ich nehm dich zum Mann, doch du musst machen, was ich will. Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik, immer nur dasselbe Stück. Dann kam ich zum Militär, Kind, da war das Leben schwer. Sagte zu mir, Korporal, wenn du erst Gefreiter bist, bist du auch General. Ich kauf mir lieber einen Trollerhut, der steht mir so gut. Der steht mir so gut, dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück.